Die Franzosen André Breton und Philippe Supot waren beide Soldaten im Ersten Weltkrieg. 1919 schrieben die Freunde gemeinsam einen Text, der sie von den Kriegserlebnissen und vom Hurra-Patriotismus ihrer siegreichen Poetenkollegen befreien sollte. Sie erfanden ein neues literarisches Verfahren, das man später automatisches Schreiben genannt hat. Es ist ein nicht geplantes Notieren literarischer Bilder. Der erste surrealistische Text war entstanden. Er trägt den Titel Les Champs Magnétiques. 1990 erschien in Deutschland eine zweisprachige Ausgabe dieses großen Gesangs in der Übersetzung von Ré Supot. Anlass für den Saarländischen Rundfunk, wenige Jahre später die zweisprachige Radiofassung dieses Textes zu produzieren. Sie wurde aufgenommen im Studio von Radio France in Paris mit einem Ensemble aus deutschen und französischen Schauspielern. Sie können es, meine Damen und Herren, ohne weiteres auch genießen, wenn Sie die französische Sprache nicht beherrschen. Man kann sie hören wie Musik. André Breton, Philippe Supot, Les Champs Magnétiques, die magnetischen Felder. Extrait choisi par zweisprachige Fassung Hans Till, Marguerite Gâteau, Stephanie Hoster. Composition musicale. Komposition Michael Riesler. Wer? Der Glas Saltin. Durchsichtige Spiegel. Spiegel. Die Goutte d'eau. Nous ne sommes que des animaux perpétuels. Prisonniers des gouttes d'eau. Nous ne sommes que des animaux perpétuels. Prisonniers des gouttes d'eau. Nous ne sommes que des animaux perpétuels. Dans les villes sans bruit et les affiches enchantées. Nous courons dans les villes sans bruit. Et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Trockener. Trockener als die verlorenen Strände. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos, ziellos, hoffnungslos, ziellos, hoffnungslos. Da sind nur noch die Cafés, wo wir uns treffen, um kühle Getränke, diesen verdünnten Alkohol zu trinken, und die Tische sind schmieriger als die Bürgersteige, auf die unsere toten Schatten vom Vortag gefallen sind. Manchmal umfasst. Der Wassertropfen. Tiere! Und die Zauberplakate. So schön. Wir rühren uns nicht mehr. Was nützen die großen zerbrechlichen Geschwister? Träume und Sprünge. nichts mehr als die toten Gestirne. Wir seufzen vor Freude. So trocken. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos. Da sind nur noch die Cafés, wo wir uns treffen und kühle Getränke, die sie verbinden, Alkohol zu trinken. Und die Tische sind schmieriger als die Bürgersteige. Manchmal umfasst uns der Wind mit seinen großen, kalten Händen und fesselt uns an die von der Sonne zerstückelten Bäume. Wir alle lachen. Wir singen. Aber keiner fühlt mehr sein Herz schlagen. Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais. Les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore. Il faut vivre donc étouffer encore. Six minutes pour plates. Vivre ces minutes plates. Six siècles en lambeaux. Six siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils en fin d'année. Les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n'y a plus que des reflets. Il n'y a plus que des reflets. Dans ces bois repeuplés d'animaux absurdes. Dans ces bois repeuplés d'animaux absurdes. De plantes connues. Des plantes connues. Das Fieber verlässt uns. Städte, die wir nicht mehr lieben sollen. Die Städte, die wir nicht mehr lieben wollen, sind tot. Seht euch um, da ist nur noch der Himmel und das weite Brachland, die wir am Ende gewiss hassen werden. Wir berühren mit dem Finger diese sanften Sterne, die unsere Träume bevölkerten. Dort unten, so sagte man uns, gäbe es wunderbare Täler. Übersehen fruchtbare Moore, ihre Flügel vertreiben die allzu schmachtenden Wolken. Wenn die großen Vögel sich aufschwingen, fliegen sie ohne einen Schrei davon, ohne einen Schrei davon. Und der gestreifte Himmel halt nicht mehr wieder von ihrem Ruf, halt nicht mehr wieder von ihrem Ruf. Sie fliegen übersehen fruchtbare Moore, ihre Flügel. ihre Flügel vertreiben, die allzu schmachtenden Wolken. Lorsque les grands oiseaux prennent leur vol, ils partent sans accrisse, et le ciel strié ne résonne plus de leur appel. Ils passent au-dessus des lacs, des marées fertiles, leurs ailes, les arcs des nuages, trop langoureux, ils ne nous aiment plus permis. Il ne nous aime plus de nous asseoir. Il ne nous aime plus de nous asseoir. Kleine Schiffe. Kleine Schiffe. Jahres, Saison, Zeiten. Petit sifflet, kleine Pfiffe. J'étais bien aimé aussi. Auch dich habe ich sehr geliebt. Vorstadt mit deinem kümmerlichen Gartenhäuschen. Banlieue avec tes pavillons de chagrin. Trostlosen Gartenarbeit. Ton désolant jardinage. Parzellierung des Bodens. Lotissement des terrains. J'ai votre plan. Ich habe euren Plan. Tant de petites agences désertes. In kleinen verlassenen Agenturen. Petit sifflet. Kleine Pfiffe. En 80 jours. In 80 Tagen. Les banlieues tristes des dimanches, les lignes d'intérêt local sont un triste décor. Der neu ausstaffierte Reisende. Der mit einer einzigen Idee in seinem brillanten Gehirn abfährt, lässt die Augen über sein Haus, den Kamin und die großen Alleen schweifen, die zu den Bürgermeisterämtern führen. Le voyageur équipé de neuf qui part, n'ayant dans son cerveau brillant qu'une seule idée, parcourt des yeux sa maison, la cheminée, les grandes allées qui mènent aux mairies. Je n'ai jamais vu cependant dans les mains des voyageurs attardés cette obstination froide qui fait penser au lac des bords de la mer. Sein Schritt dröhnt. Sein Schritt dröhnt. Er tritt auf sein Herz. Er tritt auf sein Herz. Son pas retentit. Il marche sur son cœur. À ce moment, il n'y a donc plus rien qui compte, pas même les cris des serviteurs sur la porte, pas même ce regard éperdu des animaux domestiques. Le bras immobile, il ouvre les yeux et le soleil se lève doucement sur sa vie sacrifiée. Chaque passage est salué par les départs des plus grands oiseaux. Was sind das für räudige Häuser, die ihre Fensterläden nur bei hellem Tageslicht öffnen, die Hauptkamine und die Eisentüren der monotonen Gebäude lassen die Schreie und das Schnurren der Maschinen laufen. Man muss wiederkehrt machen. Es sind niedrige Häuser, die uns belauern. Die Bewohner sind frühere Kolonialbeamte. In ihren Blicken kann man die Furcht vor den Tapieren lesen und ihre Stimme gleich den Seufzern verwegener Schakale. Il y a au centre africain un lac peuplé d'insectes mâles et qui ne savent que mourir à la fin du jour. In Zentralafrika gibt es einen See, der von männlichen Insekten bevölkert ist, die nur am Tagesende zu sterben wissen. Noch weiter entfernt gibt es einen großen Baum, der die benachbarten Berge überragt. Der Gesang der Vögel ist düsterer als die Farbe des Himmels. Il y a plus loin encore un grand arbre qui surplombe les montagnes voisines. Le chant des oiseaux est plus morne que la couleur de voile. Vous ne connaissez pas les mineurs qui construisent des théâtres dans les déserts. Les missionnaires qui les accompagnent ne savent plus parler leur langue maternelle. Ihr kennt nicht die Bergleute, die in den Wüsten Theater bauen. Die Missionare, die sie begleiten, sprechen nicht mehr ihre Muttersprache. À tous les carrefours, les femmes viennent chercher l'eau limoneuse que leur abandonne la colline, couleur des nuits malheureuses. On entend chaque soir un bruit sombre qui passe douloureusement pour nos oreilles fatiguées. C'est un voyageur amaigri qui s'assoit sur le bord d'un fossé. À tous les carrefours, les femmes viennent chercher les lumineuses de leur abandon de la colline, couleur de malheureuse. On entend chaque soir un bruit sombre qui passe douloureusement pour nos oreilles fatiguées. C'est un voyage amaigri qui s'assoit sur le bord d'un fossé. À s'assoupir. Effrayées de cette ombre qui les couvre, elles tournent en masse serrée et se posent sur ses joues poussiéreuses. Mais il ne voit rien d'autre que la chaleur probable d'un village et le courant d'air qui lui coupera ses mains courbaturées. La nuit s'approche. Et ses yeux se ferment. Les femmes viennent chercher l'eau limoneuse que leur abandonne la colline. Couleur des nuits malheureuses. On entend chaque soir un son qui passe douloureusement pour nos oreilles fatiguées. Toute la mer ne pourrait savoir où il va. Das ganze Meer könnte nicht wissen, wohin er will. Villes enterrées, begrabene Städte, Chaleur des corps étouffés, Wärme erstickter Leiber, Râle des patineurs pour la vie, Röcheln der Schlittschuhläufer ums Leben, Maladies salées des bêtes errantes, gesalzene Krankheiten der umherirrenden Tiere, Gas sans but, zielloses Gas, Lanterne des Jours, Laterne der Tage, Ivresse des Boulevards, Rausch der Boulevards, Nuages abstraits des ciels rares, abstrakte Wolken westlicher Himmel, Passage der Wirkfälle, Passagen ruhig der Gelächter, Regardsierer Röhren, Rettschneiderblick, Sonnure Mure, eingemauerte Lake, Enregistrement des Bassins et des Parasites minéraux, das ganze Meer könnte nicht wissen, wohin er will, Eintragung der Becken und der mineralischen Parasiten, Magasin de souffrance à venir, Speicher kommender Leiden. Begrabene Städte, Wärme erstickter Leiber. Plätschnerer Blick, eingemauerte Lake. Eintragung der Becken und der mineralischen Parasiten. Speicher kommender Leiden. Die Träume halten sich bei der Hand, leider geschundener Frauen. Sie seufzen tot die Hunger für die Freude, sie haut sich für die Knie der Unterdachlade. Ein Fisch mit schlüssigen Haaren gleitet sich die Arme der Pflanzen, ein erschrecktes Weichtier. Wirft alle Blicken auf alles Wasser, so fühlt der betrachtete Fisch. Wenn sich nicht erweichen, und unter Schuppen schneidet er die Wurzeln ab, die ihn festhalten wollen. Découvrir son sauveur, le poisson chevelu. Das ganze Meer könnte nicht wissen, wohin er will. Il coupe les racines qui veulent le retenir. Toute la mer ne pourrait savoir où il va. Wir haben die Wärme erstickt der Leiber. Étouffés, râlés, tout le monde. Maladies salées, des vétérans, gassiers, ziellos ist das, Laterne der Tage. Rausch des Boulevards, Nuages abstraits, des ailes, Occidentaux, Passage des Rives, calmés, regards scieurs, de long, sur grand muret. Eintracht der Becken und der mineralischen Parasiten. Speicher kommen alleine. Dans la petite maison vitrée, un homme décoré des médailles mexicaines écrivait sur une toile les équations parallèles que lui dictait un papillon apprivoisé. Dans la petite maison vitrée, un homme décoré des médailles mexicaines écrivait sur une toile les équations parallèles que lui dictait un papillon apprivoisé. In dem kleinen Glashaus schrieb ein Mann mit mexikanischen Medaillen geschmückt auf eine Leinwand die parallelen Gleichungen, die ihm ein gezähmter Schmetterling diktierte. Le voyageur s'arrêta, et pour la première fois depuis quelques mois, il parla à l'homme médaillé. Der Reisende blieb stehen und zum ersten Mal seit mehreren Monaten sprach er den medaillengeschmückten Mann an. Sie hatten nicht einen dänischen Hund hinter sich gesehen, der sich vor den Ofen gelegt hatte. Er horchte. Als er bellte, wusste man, dass er immerfort ihre Worte wiederholte. 1875. Terrible inondation qui fait plusieurs milliers de victimes. Letztes Mondviertel am 21. 1795. Création du Bureau des Longitudes. Neumond am 27. Passage de la Bérésina. Sonne, Aufgang 3.50 Uhr. Les fleuves de la mer Caspienne. Untergang 7.56 Uhr. Malédiction. Les marchands de vin étaient à leur poste. Les hôtels les meilleurs sont trop sûrs et tout las. Les fenêtres plus larges que notre vue découpent le ciel en compartiments salutaires. On lui donna la chambre 18. Man gab ihm das Zimmer 18. Eines seiner Fenster stand offen. Er beugte sich hinaus. Es war ein schmaler Hof. Une de ses fenêtres était ouverte. Une de ses fenêtres était ouverte. Il se pencha. Il se pencha. C'était une cour étroite. C'était une cour étroite. Die Küchengeräusche und die Gerüche der Speisekammern machten sich den Raum streitig. Les bruits des cuisines et les odeurs d'office se disputaient l'espace. Thank you. ernsten Gesänge der krankhaften Ruhebänke, die Gebete der Kaufleute, die Ängste der Schweine, die ewigen Todeskämpfe der Bibliothekare. Personne ne voulut frapper à la porte qui portait le numéro 18. Personne ne voulut frapper à la porte qui portait le numéro 18. Personne ne voulut frapper à la porte qui portait le numéro 18. Niemand wollte an die Tür klopfen, die die Nummer 18 trug. Auf die Lippen des Reisenden hatte sich das ruhige Lächeln der Leichenträger gelegt. Er blickte um sich. Er sah jedoch nur den Spiegel des Schrankes, der die einzige dunkle Ecke des Raumes ausfüllte. Farblose Flecken durchbrachen ihn. Die ganze Nacht starrte er diesen Spiegel an, der die bittersten Gedanken verdichtete. Sein Kopf war mit muskulösen Insekten bevölkert, die im Flug die Krümmungen seiner Gehirnhälften durcheilten. Er suchte dieses rote Licht, das regelmäßig verschwand. Die längliche Farbe dieses Feuers erbleichte und wurde das helle Blut, das vermischt mit dieser gelben Säure, deren Namen man nicht weiß, in seinen Adern floss. Ein lautes Lachen schüttelte diesen Mann, der mit geschlossenen Augen aufrecht vor seinem Spiegel stand. Sur les lèvres du voyageur, le sourire calme des croque-morts s'était posé. Il regarda autour de lui. C'était ce regard circulaire et lent de l'huissier scrupuleux. Il ne vit cependant que la glace de l'armoire qui occupait le seul coin sombre de la pièce. Des taches incolores la crevaient. Toute la nuit, il fixa ce miroir qui solidifiait les plus âpres pensées. Sa tête était peuplée d'insectes musclés qui parcouraient d'un vol les méandres de ses hémisphères cérébraux, gentilles sauterelles de vinaigre. Croque. Mort. Croque. Mort. Sur ses sourires, sur ses seuls rires, sur ses seuls rires, sur ses seuls rires, sur ses seuls rires, sur ses sourires, mort, rire, croque, seul, rire, c'est seul, mort, rire, mort, sous, mort, rire, mort, croque, mort, mort, mort, mort, mort, croque, c'est mort, sur ses sous, sur ses sous, seul rire, croque, c'est mort, sur ses sous, sur ses sous, seul rire, seul, sourire, sur ses croques, sur rire, sur ses croques, c'est mort, sur ses morts, son incroyable seul, son incroyable visage extravagant, visage extravagant. Un grand rire secoua cet homme qui, les yeux fermés, se tenait debout devant sa glace. La pâleur de son visage était extravagante et les crapauds auraient hurlé de peur en voyant cette face plus blanche que l'air. Avant le jour, il partit sans laisser d'adresse. Son ombre seule pourrait nous dire son incroyable gaieté. Son ombre seule pourrait nous dire son incroyable gaieté. Allein sein Schatten könnte uns seine unglaubliche Fröhlichkeit sagen. On apprit cependant qu'il s'était assis sur un banc et qu'il regardait un mur. Man erfuhr jedoch, dass sich auf eine Bank gesetzt hatte und dass eine Mauer betrachtete. Vor Tagesanbruch ging fort, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Allein sein Schatten könnte uns eine unglaubliche Fröhlichkeit sagen. Man erfuhr jedoch, dass sich auf eine Bank gesetzt hatte und dass eine Mauer betrachtete. On apprit cependant qu'il s'était assis sur un banc et qu'il regardait un mur. Er war aufgestanden und ging über einen Kai. Er trat in ein Café, das heller war als die anderen. Eine Zigarette verzehrte sich zwischen seinen Fingern. Ein ehemaliger Reeder trinkt mit kleinen Schlucken. Es ist sein Sohn, der ihm von vergangenen Monaten spricht. Hinter den künstlichen Hecken belauern ihn die Blicke der Gassenjungen. Il s'était levé et marchait à pas lents sur un quai. Il entra dans un café plus lumineux que les autres. Une cigarette se consumait entre ses doigts. Un agent de police du 6e arrondissement rencontra un homme qui sortait d'un café et qui courait. Un carnet tomba de sa poche, mais l'homme avait disparu. Beim Licht einer hohen Laterne las diese wenigen mit Bleistift geschriebenen Zeilen. À la lumière d'un haut réverbère, il lut ces quelques lignes écrites au crayon. Die Röte der Dämmerungen kann nur die Sterblichen erschrecken. Ich habe die Grausamkeit vorgezogen. La rougeur des crépuscules ne peut effrayer que les mortels. J'ai préféré la cruauté. Das Fieber dreht sich sanft in meiner Brust. Man könnte sagen, das fernere Geräusch der Städte gegen 11 Uhr abends. La fièvre tourne doucement dans ma poitrine. On dirait le bruit plus lointain des villes vers 11 Uhr du soir. Der Mann lief, dass außer Atem kam. Stand erst still, als einen Platz bemerkte. Held großer Expeditionen vergaß jede Vorsicht. Aber das Geschrei eines Neugeborenen ließ ihn den Ernst der Stunde begreifen. Läutete an einer kleinen Tür und sofort öffnete sich das Fenster, das betrachtete. Sprach, während vergeblich eine Antwort erwartete. L'homme courait à perdre haleine. Il ne s'arrêta que lorsqu'il aperçut une place. Héros des grandes expéditions, il oubliait toute prudence. Mais les vagissements d'un nouveau-né lui firent comprendre la gravité de l'heure. Il sonna à une petite porte et aussitôt la fenêtre qu'il regardait s'ouvrit. Il parla, attendant en vain une réponse. Es war niemand mehr auf dem Platz. Il n'y avait plus personne sur la place. Erkannte seinen Freund. Und die Erinnerungen schlugen an seine Ohren. Des paroles passaient. C'était un peu triangulaire. Il n'y avait rien à faire. Descendaient les champs, les nuages. plusieurs nuits consécutives, le voyageur courut. Ses pensées vagabondes le précédaient. Ne bougeons plus. Meine beiden gefalteten Hände stellen das Himmelsgewölbe dar. Und mein Kopf ist eine groteske und kahle Gans. Qu'est-ce qu'on attend? Was erwartet man? Une femme? Eine Frau? Zwei Bäume? Deux arbres? Drei Fahnen? Trois drapeaux? Qu'est-ce qu'on attend? Was erwartet man? Was erwartet man? Rien. Nichts. Rien. Nichts. Les pigeons d'arrêt. Les pigeons d'arrêt qui font assassiner les voyageurs tiennent dans leur bec une lettre bordée de bleu. André Breton, bois. Philippe Soupeau, Kohlen. André Breton, Philippe Soupeau, les champs magnétiques, die magnetischen Felder. Extrait choisi par zweisprachige Fassung, Hans Till, Marguerite Gâteau, Stephanie Hoster. Composition musicale. Komposition, Michael Riesler. Avec. Es sprachen Daniel Kastura, Miglen Nirtschew, Thomas Lang, Pascal Zonzi, Peter Lieck, Hervé Pierre. Klarinetten, Michael Riesler. Percussion, Gérard Siracusa. Enregistrement, Ton, Montage, Schnitt, Mixage, Mischung, Jean-Pierre Juncker. Yves Baudry. Assistante. Assistenz. Annette Kürmeier. Réalisation. Regie. Marguerite Gâteau. Production. Saarländischer Rundfunk. Radio France. Bayerischer Rundfunk. 1996. Les champs magnétiques. Die magnetischen Felder. Sont dédiés. Sind gewidmet. À la mémoire de. Dem Gedenken an. Jacques Vacher.